Übung 2a. Hier ist ein Gedicht über Geschenke. Hören Sie das Gedicht. Geschenke. Man schenkt mir zu Weihnachten ein Hemd und warme Schuh und eine bunte Jacke und Fäustlinge dazu. Die Tante schenkt mir Hosen, die Oma einen Schal. Und niemand schenkt ein Hündchen und niemand einen Ball. Ich lege die Geschenke beiseite, mäuschenstill, und schau betrübt zu Boden, nichts, was ich haben will.